Abschnitt 1 aus David Copperfield Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Jos van Aken. David Copperfield Band 2 von Charles Dickens, übersetzt von Richard Zotzmann. 7. Kapitel: Mein erstes Semester in Salem House. Teil 1. Die Schule fing am nächsten Morgen in vollem Ernste an und ich weiß, es machte einen tiefen Eindruck auf mich, wie der laute Lärm in der Schulstube plötzlich zur Totenstille wurde, als Mr. Creakle nach dem Frühstück eintrat, in der Tür stehen blieb und sich umsah, wie der Menschenfresser im Märchen seine Gefangenen betrachtet. Dange stand neben Mr. Creakle. Ich dachte bei mir, der hätte keine Ursache gehabt, so grimmig Ruhe zu rufen, denn die Knaben saßen alle stumm und regungslos da. Jetzt sah man Mr. Creakle sprechen und Tange wiederholte laut seine Worte. »Nun, ihr Jungen, ein neues Semester ist angegangen. Nehmt euch in Acht in diesem neuen Semester.« Seid gut vorbereitet für die Lektionen, das rate ich euch, denn ich werde gut vorbereitet für die Strafe sein. Ich werde nicht wanken, es nützt euch nichts, wenn ihr euch reibt. Ihr werdet die Striemen nicht wegreiben, die ihr von mir bekommen sollt. Nun macht euch an die Arbeit, ihr Jungen. Als diese schreckliche Rede zu Ende und Tange hinausgestelzt war, kam Mr. Creakle zu mir und sagte mir, wenn ich gut beißen könne, so könne er mir es gleich tun. Er zeigte mir alsdann ein spanisches Röhrchen und fragte mich, »Wie kommt dir der Zahn vor, hey? Ist's ein scharfer Zahn, hey? Ist's ein Backzahn, hey? Hat er eine lange Spitze, hey? Beißt er, hey? Beißt er wirklich?« Bei jeder Frage gab er mir einen Hieb über den Rücken, dass ich mich vor Schmerzen krümmte, und so war ich bald in Salem House eingeführt und zu Hause, wie Steerforth sich ausdrückte, und sehr bald in Tränen. Nicht etwa, dass diese Behandlung eine besondere Auszeichnung gewesen wäre. Im Gegenteil, bei der großen Mehrzahl der Knaben, vornehmlich bei den Kleinen in der großen Mehrzahl, machte sich Mr. Creakle auf dieselbe Weise bemerklich, wie er die Runde im Zimmer machte. Die halbe Schule weinte und krümmte sich vor Schmerzen, ehe die Arbeit des Tages begann. Und wie groß die Zahl der Weinenden noch wurde, bevor der Tag zu Ende ging, getraue ich mich gar nicht anzugeben, aus Furcht der Übertreibung beschuldigt zu werden. Ich glaube, es hat nie einen Menschen gegeben, der in seinem Berufe mehr Genuss fand als Mr. Creakle. Die Knaben zu schlagen bereitete ihm eine Wollust, die der Befriedigung einer heißen Begierde gleichkam. Ich bin fest überzeugt, dass er sich pausbäckigen Knaben gegenüber nicht halten konnte, dass darin etwas für ihn lag, was ihn nicht ruhen ließ, bevor er den Knaben für den Tag gezeichnet hatte. Ich war selbst pausbäckig und muß es wissen. Wahrhaftig, wenn ich an diesen Kerl denke, so siedet mein Blut noch heute mit derselben unparteiischen Entrüstung, als wenn ich dies alles von ihm nur gehört und nie selbst unter seiner Fuchtel gestanden hätte, weil ich weiß, dass er ein unfähiger, brutaler Tatar war, der nicht größeres Recht hatte, einen solchen Vertrauensposten einzunehmen, als Großadmiral oder Höchstkommandierender zu sein. Und doch würde er wahrscheinlich in beiden Stellungen viel weniger Schaden hätte stiften können, als er hier tat. Wie demütig wir gegen ihn waren, wir unglücklichen kleinen Zitterer vor einem erbarmungslosen Götzen. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, so muss ich mir sagen, was es doch für ein vielversprechender Anfang für mein Leben war, dass ich gegen einen so unfähigen, anmaßenden Menschen untertänig und kriechend sein musste. Hier sitze ich wieder in Gedanken auf meiner Bank und folge seinem Auge. Voll Untertänigkeit folge ich ihm, wie er ein Rechenbuch für ein anderes Opfer liniert, das mit dem Lineal eben etwas auf die Hand bekommen hat und die Schwiele mit dem Taschentuch reibt. Ich habe die Fülle zu tun, doch ich folge seinem Auge nicht, weil ich müßig bin, sondern weil es mich unnatürlich anzieht und im bangen Verlangen zu wissen, was er in der nächsten Minute tun und ob er über mich oder über einen anderen herfallen werde. Eine doppelte Reihe kleiner Jungen hinter mir beobachtet ihn mit demselben Interesse. Ich denke, er weiß es, obgleich er sich anders stellt. Er zieht schreckliche Grimassen, während er das Rechenbuch liniert, und jetzt wirft er einen Seitenblick auf uns, und wir alle lassen den Blick aufs Buch sinken und fangen an zu zittern. Einen Augenblick später beobachten wir ihn schon wieder. Ein Unglücklicher, der seine Sache schlecht gemacht hat, wird vorgerufen. Er stammelt Entschuldigungen und verspricht es, morgen besser zu machen. Mr. Creakle macht einen schlechten Witz, ehe er ihn züchtigt, und wir lachen darüber. Ja, wir elenden, erbärmlichen Schelme lachen darüber mit Gesichtern so weiß wie Kalk und Herzen, die uns in die Hosen gefallen sind. Wieder sitze ich am Pult an einem erschlaffend heißen Sommernachmittag, um mich herum summt und schwirrt es, als wären die Schüler lauter Brummfliegen. Der widerliche Geschmack von dem lauwarmen Fett an dem Fleisch, das wir vor 2 Stunden verzehrt haben, ist mir noch geblieben und mein Kopf so schwer wie ein Bleiklumpen. Ich gebe alles in der Welt hin, wenn ich jetzt ein wenig schlafen dürfte. Ich sitze da und richte die Augen auf Mr. Creakle, blinzle wie eine junge Eule, und wenn der Schlaf mich für einen Augenblick übermannt, verfolgt sein Bild mich bis in den Schlummer, und ich träume, dass er Bücher liniert, bis er leise hinter mich tritt und mich durch einen roten Striemen auf meinem Rücken zu einem klaren Bewusstsein seiner Gegenwart weckt. Auch auf dem Spielplatz hängt mein Auge wie gebannt an ihm, obwohl ich ihn nicht sehen kann. Das kleine Fenster dort, hinter dem er, wie ich weiß, sein Mittagmahl verzehrt, bedeutet ihn, und deshalb richte ich mein Auge darauf. Zeigt er sein Antlitz, so nimmt das meine einen flehenden, unterwürfigen Ausdruck an. Steckt er den Kopf heraus, so hält der keckste Junge, mit Ausnahme von Steerforth, in seinem Freuden- oder Schmerzensschrei ein und wird plötzlich nachdenklich. Eines Tages zerbrach Traddles, der größte Pechvogel von der Welt, durch Zufall jene Scheibe mit einem Ball. Noch jetzt schaudere ich vor Entsetzen, als ich diese Tat geschehen sah und merkte, dass der Ball gegen Mr. Creakles geweihtes Haupt geflogen war. Der arme Traddles in einem engen, himmelblauen Anzug, worin seine Arme und Beine wie Bratwürste aussahen, war der lustigste und zugleich unglücklichste unter allen Schülern. Er bekam immer Schläge, ich glaube in diesem Semester an jedem Tag, mit Ausnahme eines Ferienmontags, wo er nur mit dem Lineal etwas auf die Hand bekam, und wollte immer deshalb an seinen Onkel schreiben, und unterließ es doch stets. Nachdem er mit dem Kopf eine kleine Weile auf dem Pult gelegen hatte, wurde er wieder heiter und fing zu lachen an und auf seine Schiefertafel Gerippe zu zeichnen, ehe noch seine Augen trocken waren. Ich konnte mir lange Zeit nicht erklären, welchen Trost Traddles im Zeichnen dieser Skelette fand, und betrachtete ihn als eine Art Einsiedler, der sich durch diese Symbole der Vergänglichkeit ins Gedächtnis zurückrufen wollte, dass Schläge nicht ewig dauern können. Aber ich glaube, jetzt er zeichnete die Klappermänner nur, weil sie so leicht waren und er ihnen keine Gesichter zu geben brauchte. Traddles war sehr ehrenhaft, das ist wahr, und er betrachtete es als eine heilige Pflicht der Schüler, treu einander beizustehen. Er hatte dafür mehr als einmal zu leiden, und vornehmlich einmal, wo Steerforth während des Gottesdienstes lachte und der Kirchendiener glaubte, es sei Traddles gewesen und ihn hinausführte. Ich sehe ihn noch jetzt, wie er in den Karzer hinausging, von der Gemeinde verabscheut. Er verriet niemals den eigentlichen Täter, obgleich er es den nächsten Tag zu fühlen bekam und so viel Stunden eingesperrt wurde, dass er einen ganzen Kirchhof voll Gerippe in seinem lateinischen Wörterbuch mit herausbrachte. Aber er erhielt auch seinen Lohn. Steerforth sagte, Traddles sei ein grundbraver Kerl und hätte nicht die mindeste Anlage zu einer Petze, und wir fühlten alle, dass dies das höchste Lob war. Ich selbst hätte viel ertragen mögen, obschon ich weniger herzhaft als Traddles war und noch lange nicht so alt, um eine solche Belobigung einzuheimsen. Steerforth, Arm in Arm mit Miss Creakle in die Kirche vor mir hergehen zu sehen, war nichts Kleines. Ich konnte Miss Creakle, der kleinen Emily, hinsichtlich der Schönheit nicht gleichstellen, und ich liebte sie nicht. Das wagte ich überhaupt nicht, aber sie erschien mir doch als eine junge Dame von ungewöhnlichen Reizen und von unübertrefflicher Eleganz des Benehmens. Wenn Steerforth in weißen Beinkleidern einherstolzierte und ihr Sonnenschirmchen trug, so war ich stolz auf seine Freundschaft, und ich glaubte, das Fräulein müsse ihn von Herzen bewundern. Mr. Sharp und Mr. Mell waren ja beides wichtige Persönlichkeiten in meinen Augen, aber Steerforth war im Vergleich zu ihnen, was die Sonne gegen zwei Sterne ist. Steerforth blieb mein Beschützer und zeigte sich mir als einen sehr nützlichen Freund, da niemand einem Knaben, dessen Gönner er war, etwas zu tun wagte. Gegen Mr. Creakle konnte er mich allerdings nicht schützen, oder er tat es wenigstens nicht, und dieser war sehr hart gegen mich. Aber wenn er mich einmal härter gestraft hatte als gewöhnlich, sagte er mir stets, mir fehlte ein wenig von seinem Mute, und er würde es nicht ertragen haben. Damit beabsichtigte er, mich zu trösten, und ich fand es sehr freundlich. Einen Vorteil, aber nur einen einzigen, hatte Mr. Creakles Strenge. Die Pappe auf meinem Rücken genierte ihn, wenn er mir im Vorbeigehen an den Bänken eins überziehen wollte, und aus diesem Grunde wurde sie entfernt. Ich sah sie nicht wieder. Ein zufälliger Umstand befestigte das vertrauliche Verhältnis zwischen Steerforth und mir in einer Weise, die mich mit stolzer Befriedigung erfüllte, obgleich sie manchmal etwas beschwerlich war. Als er mir einmal die Ehre erwies, auf dem Spielplatze mit mir zu sprechen, erwähnte ich, dass der oder jener oder dies oder das Vorkommnis, was es war, habe ich vergessen, einer entsprechenden Szene in Peregrine Pickle ähnlich war. Er sagte nichts, aber als wir abends zu Bett gingen, fragte er mich, ob ich das Buch besitze. Ich sagte nein und erzählte ihm, wie ich es gelesen habe, und erwähnte auch die anderen Bücher, an denen ich mich damals gelabt hatte. »Und weißt du die Geschichten noch?« sagte Steerforth. »Oh ja«, gab ich zur Antwort. »Ich hatte ein gutes Gedächtnis und glaubte, sie fast auswendig zu wissen.« »Dann will ich dir was sagen, kleiner Copperfield«, meinte Steerforth. »Dann sollst du sie mir erzählen. Ich kann abends nicht sehr zeitig einschlafen und wache meistens schon früh auf. Wir wollen sie alle miteinander durchmachen. Wir wollen Tausend und eine Nacht spielen.« Ich fühlte mich durch diesen Vorschlag außerordentlich geschmeichelt, und wir fingen gleich diesen Abend an. Welche Sünden ich im Verlauf meiner Erzählung an meinen Lieblingsdichtern beging, sie verstümmelte oder entstellte, das weiß ich nicht mehr und möchte es auch gar nicht wissen. Aber ich glaubte an sie aufrichtig und hatte, so viel ich mich erinnern kann, eine einfache und sinnige Weise zu erzählen, und das entschädigte für vieles, und damit kann man schon weit kommen. Die Schattenseite dabei war nur, dass ich abends oft schläfrig oder niedergeschlagen und daher wenig aufgelegt war, die angefangene Geschichte weiterzuerzählen. Dann war es ein saures Stück Arbeit, das jedoch getan werden musste, denn Steerforth etwas abzuschlagen oder sein Missfallen zu erregen, war natürlich nicht möglich. Auch morgens, wenn ich noch müde war und gern eine Stunde länger geschlafen hätte, war es recht lästig, wie die Sultanin Scheherazade geweckt zu werden und eine lange Geschichte erzählen zu müssen, ehe die Glocke für das Aufstehen erklang. Aber Steerforth beharrte dabei, und da er mir dafür die Exerzitien und Rechenexempel erklärte oder was mir sonst an meinen Schulaufgaben zu schwer war, so war dies Abkommen auch nicht unvorteilhaft für mich. Doch will ich selbst gerecht gegen mich sein. Ich ließ mich nicht durch selbstsüchtige oder gewinnsüchtige Absichten leiten und auch nicht etwa durch Furcht vor ihm. Ich bewunderte und liebte ihn, und seine Anerkennung war mir Lohn genug. Sie war mir so köstlich, dass ich jetzt an diese kleinen Vorfälle mit zuckendem Herzen zurückdenke. Doch Steerforth war auch nachsichtig und bewies seine Rücksichtnahme bei einer Gelegenheit auf eine unnachgiebige Weise, die dem armen Traddles und den übrigen Tantalusqualen bereitete. Peggottys versprochener Brief, was für ein kostbarer Brief war's, kam richtig an, ehe das Semester viele Wochen alt war, und in Begleitung des Schreibens ein Kuchen in einem wahren Nest von Apfelsinen gebettet und zwei Flaschen Johannisbeerwein. Ich legte diesen Schatz pflichtgemäß zu Steerforths Füßen nieder und bat ihn um dessen Verteilung. »Ich will dir was sagen, kleiner Copperfield«, sagte er, »wir wollen den Wein aufheben, um dir den Schnabel feucht zu halten, wenn du Geschichten erzählst.« Der Gedanke machte mich erröten, und ich bat ihn in meiner Bescheidenheit nicht an so etwas zu denken, aber er sagte, ich sei manchmal ein wenig heiser, krächzend, wie er sagte, und jeder Tropfen davon sollte für mich allein bleiben. Demnach füllte er die Kruke in eine Medizinflasche um, schloss die Flasche in seinem Koffer ein und labte mich mit dem Inhalt durch eine im Kork angebrachte Federspule, wenn ich seiner Meinung nach der Stärkung bedurfte. Manchmal war er so gütig, den Trank zu verbessern, Pomeranzensaft hineinzupressen oder ihn mit Ingwer umzurühren oder ein Pfefferminzplätzchen darin aufzulösen, und obgleich ich nicht behaupten kann, dass der Geschmack dadurch sehr verbessert wurde oder dass er abends vor dem Einschlafen und früh nüchtern genossen besonders magenstärkend war, so trank ich ihn doch dankbar und empfand solche Aufmerksamkeiten von Steerforth mit Anerkennung. Ich glaube, wir hatten monatelang mit Peregrine Pickle und mehrere Monate mit den anderen Geschichten zugebracht. Mangel an Stoff trat nie ein, das weiß ich gewiss, und der Wein hielt fast so lange aus wie der Stoff. Der arme Traddles, dessen ich stets nur mit einer Anwandlung zu lachen gedenken kann, und trotzdem habe ich seinetwegen Tränen in den Augen, spielte dabei gewissermaßen die Rolle des Chorus. Bekam entweder bei den komischen Partien förmliche Lachkrämpfe oder stellte sich von übertriebener Furcht ergriffen, wenn die Erzählung ängstliche Spannung zu erwecken geeignet war. Das brachte mich oft aus dem Konzepte. So zum Beispiel war es ein Hauptspaß von ihm zu sagen, er könne sich des Zähneklapperns nicht enthalten, wenn in den Abenteuern des Gil Blas ein Alguachel vorkam oder wenn Gil Blas in Madrid den Räuberhauptmann antraf. Und einmal ahmte der unglückliche Spaßmacher den Angstschauer so natürlich, aber leider zu geräuschvoll nach, dass es ihm wegen ungebührlichen Betragens im Schlafzimmer die schönsten Prügel eintrug, als Mr. Creakle draußen auf dem Gange spionierend herumschnüffelte. Die romantischen und träumerischen Seiten meines Charakters fanden viel Nahrung an diesem Erzählen im Dunkeln, und in dieser Hinsicht war die Beschäftigung wohl nicht sehr nützlich für mich. Aber der Umstand, dass ich in meiner Stube als eine Art Spielzeug gehätschelt wurde, und das Bewusstsein, dass meine Fertigkeit den übrigen Knaben zu Ohren kam und mir einiges Ansehen gab, obgleich ich der Jüngste war, spornte mich an, mein Bestes zu leisten. In einer Schule, wo bloße brutale Strenge herrscht, wird schwerlich viel gelernt, mag an ihrer Spitze ein Dummkopf stehen oder nicht. Ich glaube, meine Kameraden waren im Allgemeinen so unwissende Schüler, als es sie nur in einer Anstalt geben konnte. Sie wurden viel zu sehr verprügelt und verschüchtert, um etwas lernen zu können. Sie konnten dies ebenso wenig mit Vorteil tun, als irgendwer etwas anderes in einem Leben von beständiger Mühsal und Plage mit Glück und Erfolg zu Ende führen kann. Aber ein bisschen Eitelkeit auf meiner Seite und Steerforths Hilfe auf der anderen trieben mich an, und dieser Eifer machte mich, ohne mich von den Strafen zu befreien, zu einer Ausnahme von den übrigen, indem ich sicher wenigstens einige Brosamen von Kenntnissen auflas. Mr. Mell, der eine Teilnahme für mich an den Tag legte, für die ich ihm noch heute dankbar bin, unterstützte mich darin sehr. Ich bemerkte stets mit Schmerzen, dass Steerforth ihn mit Geringschätzung behandelte und selten eine Gelegenheit vorübergehen ließ, wo er seine Gefühle verletzen konnte. Dies beunruhigte mich einige Zeit umso mehr, als ich Steerforth, vor dem ich ein Geheimnis ebenso wenig wie einen Kuchen oder einen anderen greifbaren Gegenstand behalten konnte, von den beiden alten Frauen erzählt hatte, zu denen mich Mr. Mell gebracht hatte, und ich fürchtete immer, Steerforth werde es ausplaudern und den Lehrer gar damit necken. Wer von uns hätte gedacht, als ich an jenem ersten Morgen in London mein Frühstück aß und unter dem Schatten der drei Pfauenfedern beim Blasen der Flöte einschlief, was für Folgen die Einführung meiner kleinen Wenigkeit in dies Armenhaus haben würde? Doch dieser Besuch hatte seine unvorhergesehenen Folgen, und zwar recht ernste in ihrer Art. Ende von Abschnitt 1, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 27. November 2024.